Roberta Rockingham erhält Besuch von ihrer altjüngferlichen Tante. Mary Morley schrie. Morley hob die linke Hand und berührte damit seine rechte Schulter, wo Blut durch das Hemd zu sickern begann. Das Geräusch des Schusses hatte ihn paralysiert. Er brach in die Knie, krümmte sich unter dem Schmerz zusammen und wurde sich erst jetzt richtig bewusst, dass Thug ihn getroffen hatte. »Ich blute«, dachte er. »Ich habe ihm die Pistole nicht wegnehmen können.« Mit großer Anstrengung gelang es ihm, die Augen zu öffnen. Er sah, wie Thug wild um sich schießend davonrannte, jedoch niemanden traf. Die anderen hatten sich alle auf den Boden geworfen, auch Belsnor. »Helft mir«, krächzte Morley. Belsnor, Russell und Bubble krochen langsam zu ihm herüber, wobei sie Thug nicht aus den Augen ließen. Der war inzwischen stehen geblieben. Schwer atmend richtete er die Waffe auf Morley und schoss. Die Kugel ging weit daneben. Thug drehte sich um und hetzte weiter, hinaus aus der Siedlung. »Fraser«, rief Bubble, »helfen Sie uns mit Morley, schnell! Ich fürchte, es hat eine Arterie erwischt.« Fraser eilte herbei, und gemeinsam hoben sie Morley auf und trugen ihn in die Krankenstation. »Sie werden mir nicht sterben«, schnaufte Belsnor, als sie ihn auf den langen Stahltisch legten. »Er hat Maggie erwischt, aber nicht Sie.« Er trat vom Tisch zurück, zog ein Taschentuch aus seiner Hose und schnäuzte sich. »Diese Pistole hätte in meiner Hand bleiben sollen. Seht ihr das jetzt endlich ein?« »Mund halten oder raus hier«, sagte Bubble, während er den Sterilisator einschaltete und hastig einige Instrumente hineinlegte. »Ich werde die zerrissene Arterie nähen müssen. Die Operation wird ungefähr 10 Minuten dauern. In der Zeit wird er schon nicht verbluten.« Er öffnete den Sterilisator und holte die dampfenden Instrumente heraus. Geschickt schnitt er Morleys blutverkrustetes Hemd auf und Sekunden später begann er schon, die Wunde zu untersuchen. Russell wandte sich den anderen zu. »Von nun an werden wir Wache halten müssen. Wegen Thug. Verdammt, hätten wir doch nur noch mehr Waffen. Nicht nur die eine Pistole.« »Ich habe ein Betäubungsgewehr«, sagte Bubble. Er zog einen Schlüsselbund aus der Hosentasche und warf ihn Belsnor zu. »Im Schrank da drüben. Der Schlüssel mit dem rautenförmigen Kopf.« »Gut, das kann sehr nützlich sein. Aber haben Sie auch andere Munition außer Betäubungspatronen? Hiermit können wir ihn wohl ein paar Minuten außer Gefecht setzen, aber...« Bubble blickte von Morleys Schulter auf. »Wollt ihr ihn denn umbringen?« Nach kurzem Schweigen sagte Belsnor, »ja.« Und Russell nickte zustimmend. »Na gut, ich habe irgendwo auch richtige Patronen dafür. Sobald ich hier fertig bin, hole ich sie.« Mary Morley ging neben dem Stahltisch in die Knie, so dass ihr Gesicht ganz nahe bei dem ihres Mannes war. »Hältst du es aus?« flüsterte sie. »Ja«, sagte Morley gepresst. Die Operation nahm ihren Lauf. Er lag im Halbdunkel. »Wenigstens ist die Kugel entfernt«, dachte er schläfrig. »Und er hat mir Demerol gegeben. Intravenös. Ich spüre gar nichts mehr. Ob er die Arterie wohl richtig zusammengeflickt hat? Aber wo ist Bubble?« schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. Morley schloss erschöpft die Augen. »Der Atem des Todes ist um uns«, dachte er. »Wie viele Menschen mussten schon auf diesem furchtbaren Planeten sterben? Tall Chief, Susie, Roberta Rockingham, Betty Jo Byrne, Toni Dunkelwelt, Maggie Walsh, Kossler. 7 Tote. Und 7 sind noch übrig. In weniger als 24 Stunden haben sie die Hälfte von uns erledigt. Und dafür haben wir nun Tekel Ufarsin verlassen. Welch makabere Ironie. Wir alle kamen hierher, um ein erfüllteres Leben zu führen. Wir alle hatten einen Traum. Vielleicht ist es ja das, was nicht mit uns stimmt. Wir sind zu sehr mit unseren jeweiligen Träumen verwoben und können deshalb nicht als Gruppe funktionieren. Und einige von uns, Thug, Dunkelwelt, sind offenbar wahnsinnig.« Die kalte Mündung einer Waffe berührte seine Schläfe. »Keinen Mucks«, sagte die Stimme eines Mannes. Ein zweiter Mann, in schwarzes Leder gekleidet und einen Erkstrahler in der Hand, ging lautlos zur Tür. »Belsnor ist draußen«, flüsterte er. »Ich kümmere mich um ihn.« Er hob die Waffe und zielte. Ein Funkenbogen sprühte auf, verband die Anodenspule seiner Waffe mit Belsnor, machte ihn für den Bruchteil einer Sekunde zur Kathode. Belsnor erzitterte und fiel auf die Knie. Dann sank er langsam zur Seite und blieb reglos neben Bubbles Gewehr liegen. »Die anderen?« fragte der Mann, der neben Morley stand. »Die begraben die Toten. Sie werden nichts merken. Nicht einmal seine Frau ist hier. Der zweite Mann trat nun ebenfalls an Morleys Krankenlager. Einen Augenblick lang musterten ihn die beiden Männer. Alle beide trugen sie schwarze Lederuniformen. Und erschrocken fragte er sich, wer oder was sie waren. »Morley«, sagte der eine, »wir nehmen sie jetzt mit.« »Aber warum?«, fragte Morley. »Um sie zu retten«, erwiderte der andere.